herzlich willkommen zu einem neuen Topwaffer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Ein Atem. Ein Atem ist ein deutscher Film aus diesem Jahr. Premierendatum war, oder offizieller Kinostart war der 28. Januar. Und dieser Film erzählt in Kapiteln die Sichtweise von zwei verschiedenen Frauen. Auf der einen Seite haben wir die Elena aus Griechenland. Sie kommt aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Griechenland nach Deutschland zum Arbeiten. Und dort wird sie von Tessa, der jeweils anderen Frau, als eine Nanny für ihre kleine Tochter angestellt und auch von ihrem Ehemann natürlich. Und ja, die Grundstory dieses Films ist, dass eines Tages, während Elena auf dieses Kind aufpasst, ist ihm noch sehr, sehr klein, ich würde schätzen 3 oder 4 maximal, und sie geht mit dem Kind spazieren und lässt es einen Moment aus den Augen und dann ist das Kind weg und sie weiß nicht mehr, wo es ist, und von dort an erzähle ich auch nicht mehr. Der Trailer verrät ein bisschen mehr, was aber nicht unbedingt vorteilhaft ist, weil das eben dann schon ganz schön viel in den Film eingreift. Mehr muss man wirklich nicht wissen, als dass diese zwei Frauen die Hauptfiguren sind und es eben um dieses vermisste Kind geht und wie diese beiden Frauen auch mit dieser Situation umgehen. Der Film erzählt deswegen auch das Ganze ein bisschen in Kapiteln und erzählt teilweise die gleichen Szenen zweimal, nur aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ist jetzt keine völlig neue Idee, funktioniert hier aber sehr gut, um hier mal mit den positiven Sachen anzufangen. Das macht den Film teilweise sehr interessant, weil Anfangsszenen ein sehr klares Bild für einen haben, so wie auch Dinge im eigenen Leben, wenn man eine Geschichte hört, aber nur aus der einen Perspektive. Und plötzlich ändert sich das Ganze sehr, wenn man eine andere Perspektive darauf bekommt. Der Film ist dabei zwar manchmal, um auch einen negativen Teil zu nennen, etwas platt, aber darauf gehe ich später ein. Ansonsten die großen Vorteile dieses Films, oder der große Vorteil, ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin. Es sind zwei Hauptdarstellerinnen, aber eindeutig wird der Film für mich von Jördis Triebel getragen, eine der besten deutschen Schauspielerinnen überhaupt meiner Meinung nach. War auch zuletzt in Familienfest zu sehen, auch einem sehr guten deutschen Film letztes Jahr. Und hier ist sie einfach großartig, finde ich wirklich. Also Jördis Triebel ist unglaublich gut, in der Regel immer. Aber diesen Film trägt sie wirklich meiner Meinung nach fast alleine. Auch wenn es am Anfang gar nicht so wirkt. Aber letztlich, wenn man unterm Strich auch sagt, was bleibt von diesem Film, dann bleibt hier auf jeden Fall eine außergewöhnlich starke und gute Performance von Jördis Triebel. Und auch die anderen Darsteller sind gut, braucht man gar nicht reden. Eine relativ Newcomerin, soweit ich das beurteilen kann. Chara Mata Giantu, glaube ich. Ich habe den Namen sicher völlig falsch ausgesprochen. Aber die spielt eben die Nanny, ist auch Griechin, soweit ich das verstehe. Und dann ist noch Benjamin Sadler dabei, der den Ehemann spielt, aber auch deutlich im Hintergrund eher ist. Es geht schon eher um diese beiden Frauen. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall der extremste und größte Pluspunkt dieses Films, ist die Darbietung. Alle Schauspieler sind gut, aber Jördis Triebel ist eindeutig die, die diesen Film auf den Schultern trägt und mit Bravour. Also außergewöhnlich gut. Diese feinen Zwischentöne, das hat der deutsche Film drauf, wenn er gut gemacht wird. Und das ist ja auch definitiv so, dass man das gut hinbekommt und echte Figuren herausfräst aus dieser Schablone. Das funktioniert deswegen so gut, dass es am Schluss wirklich richtige Menschen sind, die man sich vorstellen kann. Dadurch, dass eben diese Geschichte manchmal aus zwei Blickwinkeln erzählt wird, eben eine Szene zweimal erzählt wird und dadurch dann auch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Weil der Anfang des Films ist eher ein bisschen platt, finde ich, um ein bisschen die Nachteile zu erwähnen. Also der Ausgangspunkt ist eher nicht so originell, sage ich jetzt mal. Also auch die Art, wie die Figuren vorgestellt werden, ist alles eher so, soll schon ein bisschen auch mit Klischees wahrscheinlich spielen. Also eben die Nanny, die ein schwieriges Leben hat, und da eben die reichen Leute, die sie anstellen, die aber total abgehoben sind. So wirkt es am Anfang. Und dieses Minus kriegt man aber eigentlich relativ gut wieder raus aus dem Film, indem man eben diese zwei Blickwinkel am Anfang hat. Hinterher dann nicht mehr so, braucht es aber auch nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber eben dieser Ausgangspunkt, es wirkt auch manchmal etwas konstruiert. Also die Konflikte zwischen den Personen zu Beginn, bevor überhaupt der große dramatische Punkt kommt von dem Verschwinden des Kindes. Manchmal wirken die Anspannungen etwas erzwungen. Man erklärt sie hinterher etwas, aber am Anfang fühlt man sich auch im Nachhinein etwas, es kommt einem so vor, als wenn man einfach ein paar Informationen nicht bekommen hätte über die Figuren und die Szenarien, obwohl man sie hätte eigentlich bekommen sollen, um das mal so ganz grob und undurchsichtig zu umranden. Und das ist eben ein bisschen schade, dass man da nicht so ganz die Tiefe von Anfang an findet, aber hinterher auf jeden Fall. Und ja, der Plot an sich, deswegen hat der Film mich ursprünglich gar nicht so angesprochen. Ich habe ihn eher fast zwangsweise gesehen, auch wenn die Darbietung und auch die Hauptdarstellerin auf jeden Fall jemand ist, den ich gerne sehe. Aber diese Grundstory von Entführung und das Ganze führt dann auch ins Ausland, eben nach Griechenland wieder. Das wirkt auf mich erstmal so ein bisschen, als wenn wir Deutsche jetzt versuchen würden, also wie Deutsche sage ich immer, der deutsche Film, als wenn man jetzt versuchen würde, so ein bisschen Taken zu machen, aber die Action rausnimmt, aber trotzdem irgendwie das Gleiche erzählen will. Und Entführungsgeschichten sind an sich auch nicht so neu und gerade wenn es um unschuldige Kinder geht, ist jetzt nicht so richtig frisch. Und so ein bisschen spielt der Film auch damit. Also man macht es ein bisschen reißerisch an manchen Stellen, um emotionale Reaktionen beim Zuschauer heraufzubeschwören. Und das finde ich nicht ganz so gelungen. Aber unterm Strich bleibt eigentlich ein Film, der schon ziemlich solide funktioniert bis zum Ende. Er hat eine interessante, ja, Subbotschaft auch über Griechenland irgendwie. Also gerade weil das ja in der jetzigen Zeit ein Land ist, was uns wirtschaftlich sehr immer ja, in den Nachrichten begegnet. Und was das wohl mit diesen Leuten dort macht und wie es diesen Leuten geht. Ein bisschen spricht dieser Film dieses Thema an und greift es auf, was, ja, was für Gedanken dann auch durch jemanden gehen, der ja nicht ganz so viele, ja, Chancen hat, vielleicht momentan in seinem eigenen Land und was er dann tun muss und was er tun kann überhaupt und wie er damit umgeht mit einer Situation, mit der vielleicht ein anderer Mensch anders umgehen würde. Und das wird angesprochen und es wäre sehr interessant, das ein bisschen stärker zu erforschen. Das macht der Film leider nicht so ganz. Und dadurch bleibt es dann ein bisschen so, ja, wie drangehängt an den Film. Und deswegen kommt es ein bisschen, es sticht ein bisschen raus, aber nicht so ganz positiv oder auch nicht so ganz interessant, weil man eher das Gefühl hat, ah, hier ist noch, sondern noch so eine Idee für einen zweiten Film drin, aber man wollte die nicht so richtig, ja, ausarbeiten. Aber trotzdem ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und unterm Strich bleibt auf jeden Fall eine richtig großartige Darbietung nochmals von Jördis Triebel, super starke deutsche Schauspielerin. Und ja, auch die Regie ist eigentlich relativ gut. Das ist Christian Zübert in dem Fall, der auch öfter Drehbücher schreibt, auch in dem Fall das Drehbuch geschrieben hat. Und ich hatte jetzt mit dem Namen war ich jetzt nicht vertraut, obwohl der Herr schon länger arbeitet. Wo er mir dann aber, als ich ihn gegoogelt habe, sofort ins Auge gestochen ist, dass er die Pilotfolge und zwei weitere Folgen zur der deutschen Serie KDD Kriminaldauerdienst gemacht hat. Wer das jetzt nicht kennt, denkt bei dem Titel wahrscheinlich erstmal, ist das sowas wie so ein Standard-Tatort-Abklatsch? Überhaupt nicht. Also KDD war extrem großartig. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt oder ob da immer noch ein paar Folgen rauskommen. War auf jeden Fall keine Sache, die irgendwie jeden Sonntag gelaufen ist oder so, sondern das waren wirklich immer nur kleinere Staffeln, die ja jedes Jahr kamen ein paar Folgen oder alle 2 Jahre kamen Folgen. Und dort war Jördis Triebel auch bereits mit dabei und auch ein Haufen andere gute Darsteller. Und da hat er die Pilotfolge gemacht, unter anderem. Und das war richtig, richtig gut. Also das verlinke ich euch unten drunter. Wenn ihr mal eine gute deutsche Serie sehen wollt, die trotzdem eben um Polizei geht und sowas, aber nicht so platt und auch nicht so runtergebrochen wird, wie das bei Tatort und ähnlichen Sachen ist. KDD ist richtig, richtig gut und auf jeden Fall zu empfehlen. Daher kannte ich den Regisseur hier, wie ich im Nachhinein festgestellt habe. Eben und auch Jördis Triebel kann man dort sehen und sehen, was die Frau so drauf hat. Aber wie gesagt, unterm Strich großartige Darbietung. Alle Schauspieler waren gut, besonders Jördis Triebel. Und ja, der Plot ist etwas platt, aber die Figuren, eben die Darbietung und die Figuren werten den dann auf jeden Fall auf. Wenn ihr mal einen deutschen Film dieses Jahr eine Chance geben wollt, bisher ist das auf jeden Fall klar, wir sind auch jetzt erst Anfang Februar, aber bisher auf jeden Fall ein Film, den man mal versuchen kann und der auch wirklich eben eine nette Idee hat, aber nicht so ganz es hinbekommt. Aber wie ich schon oft betont habe, mir sind lieber Filme, die am Ende nicht jede Note perfekt getroffen haben und wo nicht alles genau gepasst hat, aber wo es ein Element gab, wo man gesehen hat, okay, das sticht raus, hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Lieber sehe ich sowas als einen Film, der im Gesamten nur Durchschnitt ist, aber dafür nirgends richtig versagt, aber auch nirgends richtig großartig ist. So viel zu Ein Atem und damit bis zum nächsten Toffer Offer Podcast.